Zwei Männer, zwei Geschichten, zwei Filme. Was Anke Lewecke heute ausgesucht hat, ist ein Doppelpack außergewöhnlicher und ausgezeichneter Leinwandkunst. Denn beide Filme sind mit hochkarätigen Preisen dekoriert. Die amerikanische Independent-Produktion Prince Avalanche bekam einen silbernen Bären für die beste Regie. Und der österreichische Film Der Glanz des Tages hat unter anderem den renommierten Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken erhalten. Ganz zu Recht, denn dieser Film erzählt auf zauberhafte Weise haarscharf entlang der Grenze von Dichtung und Wahrheit von zwei Männern, die sich selbst spielen in einer erfundenen Geschichte. Tiza Kobi und Rainer Friemel haben Der Glanz des Tages gedreht, Anke Lewecke. Die beiden scheinen ja sowieso eher ungewöhnliche Arbeitsmethoden zu haben, wenn sie sowas machen. Was macht ihre Filme denn so speziell? Ja, also angefangen haben die beiden als, ich sag mal, klassische Dokumentarfilme. In ihrem ersten Film Babuschka haben sie einen italienischen Wanderzirkus begleitet, deren Alltag festgehalten. Und sie waren so fasziniert von dem Leben, dass sie einfach weiter mit dem Zirkus gelebt haben, sich dort umgeschaut haben, sich auf den Rhythmus eingelassen und mit den Biografien, die dort aus dem Leben kommen, also aus dieser Zirkusrealität, haben sie dann eine Geschichte erzählt, eine ganz bewegende Geschichte. Und einer dieser Zirkusartisten war eben Walter Sabel. Das ist so ein Allround-Talent des Zirkus, Messerwerfer, Bärenbändiger, Akrobat. Der ist ungefähr so 60 Jahre alt und mit dem wollten sie unbedingt ein neues Projekt machen. Und dann haben sie sich überlegt, wir haben hier diesen Schausteller, der sich selbst spielen soll. Warum lassen wir den nicht auf einen Schauspieler treffen, der sich selbst spielt? Dann haben sie eben Philipp Hochmeier gefunden, der pendelt ja zwischen Hamburg und Wien, und haben die beiden einfach aufeinandertreffen lassen und improvisieren, haben nur so kleine Aufgaben gegeben. Und das ist ganz interessant, weil wirklich zwei verschiedene Arten der Darstellungskunst aufeinanderprallen hier in diesem Film. Einmal haben wir den Schausteller, der aus dem Leben kommt, und dann haben wir den Schauspieler, der ja eher aus den Worten, aus der Literatur kommt. Und diesen beiden Leben mit ihren unterschiedlichen Auftritten, den guckt man wirklich sehr, sehr gerne zu. Aber es sind ja, die spielen ja beide sich selbst, aber sie treffen ja quasi in einer erfundenen Situation aufeinander. Der Walter Sabel spielt ja den Onkel von Philipp Hochmeier. Und funktioniert das denn? Das ist ja so eine fast schon neue Form von, ja, Semi-Dokumentar oder... Ja, man könnte auch von einer dokumentarischen Fiktion sprechen. Aber was dabei herauskommt, ist doch immer wirklich eine Wirklichkeit. Also es geht ja auch um dieses Mysterium des sich zur Schau stellens. Und warum macht ein Schauspieler das? Also wie wird man Schauspieler? Und der Philipp Hochmeier ist so offen, man darf ihm ja wirklich über die Schulter bei der Arbeit zuschauen. Er nimmt uns mit in den Passbildautomaten, wo er immer hingeht, schon in Kostüm. Hier ist es der Hauptmann im Wojciech. Und dann schaut er sich die Fotos an, um sich seiner Rolle schon mal anzunähern. Oder man sieht ihm nach einem Auftritt, diese ganze Hysterie, Aufregung ist in der Garderobe noch präsent. Und dann hat man daneben eben diesen Walter Sabel, der ja eher handfest arbeitet, eben mit scharfen Messern, mit Bären ringen muss. Und das guckt man sich unheimlich gerne an, weil man spürt, durch die Begegnung kommen die Biografien der beiden selbst nochmal in Bewegung. Die lernen sich wirklich anders kennen. Und das ist ja immer das Schönste, wenn man das im Kino sehen kann, wenn sich irgendwie Menschen ändern, Biografien nochmal einen anderen Lauf nehmen. Und hier kann man wirklich bei diesem grandiosen Schauspiel, was mit einfachsten Mitteln gedreht wurde, zuschauen. Auch in dem zweiten Film, den Sie diese Woche für uns mitgebracht haben, geht es auch um ein Männerduo und auch um einen Regisseur, der auch so ein bisschen jenseits der Konventionen arbeitet, David Gordon Green. Was erzählt er denn für eine Geschichte in Prince Avalanche? Naja, das ist auch, man traut seinen Augen erst gar nicht, wenn man den Anfang des Films sieht. Es ist eine abgebrannte Landschaft, ganz karg, und da ist eine Straße, zwei Männer, und die machen eben den Mittelstreifen mit gelber Farbe neu, weil der eben von dem Brand auch zerstört wurde. Also man bekommt es hier buchstäblich mit einem Roadmovie zu tun. Und die beiden sind natürlich in dieser einsamen Landschaft total auf sich zurückgeworfen. Der eine genießt die Ruhe, der andere nicht. Da kommen eben auch diese Gegensätze aufeinander. Und diese verbrannte Landschaft ist sozusagen Zeuge dieser Auseinandersetzung. Da kommt auch die Absurdität dieses Lebens einfach heraus. Aber sie ist auch eine Art Projektionsfläche für die Träume und Wunschvorstellungen dieser beiden Männer. Also schon so eine Art Roadmovie, auch ein bisschen in dieser amerikanischen Tradition, oder? Ja, diese äußere Reise wird auch zu einer inneren Reise und gleichzeitig, finde ich, ist es aber auch ein Stimmungsbild der amerikanischen Provinz. Ich meine, die ist einfach abgebrannter. Man sieht letztlich Männer, die auch den Anschluss verloren haben, wie diese Landschaft. Also alles ist aus der Zeit und aus dem Ort gefallen und das zeichnet eben auch so amerikanische Independent-Regisseure wie David Gordon Green aus, dass sie einfach so einen anderen Blick auf Amerika haben, auf den American Way of Life. Und es gibt ja diesen schönen Jim Jarmusch-Film Strangers in Paradise und ich finde, das könnte der Obertitel von ganz vielen American Independent Filmen sein. Das ist es hier auch. Mit Achselzucken schaut man auf den American Way of Life. Anke Lewicke mit den Filmen der Woche und das ist heute Prince Avalanche von David Gordon Green, der im Februar schon mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde und der mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnete österreichische Film Der Glanz des Tages ab dieser Woche in unseren Kinos.